Im Juni 1949 hat auch schon mal ein Gesetz über die Regelung der Sonn- und Feiertag dem Landtag vorgelegen. Das ist von der damaligen Regierung vorgelegt worden. Dieses Gesetz hat folgende Fassung. Die Zeit des Hauptgottesdienstes wird von dem Bürgermeister im Benehmen mit den Pfarrämtern festgesetzt bekannt gemacht. Das heißt, das Gesetz, was jetzt vorgelegt worden ist, enthält den gleichen Wortlaut wie jenes, was im Juni 1949 vorgelegt worden ist. Das damalige Gesetz ist beschlossen worden von der damaligen Regierung, in der auch Herr Dr. Hilbert, Landesvorsitzender der CDU, Herr Dr. Stein, CDU-Minister, Herr Dr. Arndtgen, Kultusminister, Herr Arndtgen, Arbeitsminister und Mitglied der CDU und Herr Lorberg, Landwirtschaftsminister, Minister der CDU, dasen. Der Kabinettsbeschluss wurde am 10. Juni 1949 gefasst in einer Kabinettssitzung, in der zufällig 4 CDU-Minister waren und bloß 3 sozialdemokratische Minister. Die haben einstimmig diese Fassung beschlossen, die im Übrigen der gleichen entspricht, die zum Beispiel in dem ja im Wesentlichen von der CDU regierten Lande Rheinland-Pfalz, nämlich in dem Gesetz vom 1956 oder in dem Bayerischen Gesetz vom 15.12.1949 oder in dem Württembergisch-Hohenzollernischen Gesetz vom 11.01.1949 enthalten ist. Genau dieselbe überkommene Wendung. Ob man nun den Gottesdienst auf 2 Stunden oder die Schutzfrist, den Gottesdienst setzt kein Bürgermeister fest, sondern der Bürgermeister setzt nur die Zeit fest, in der, weil nämlich in dieser Zeit gewöhnlich Gottesdienst stattfindet, eben die besonderen Schutzvorschriften gilt. Ob man diese Zeit, wenn keine Festsetzung erfolgt, auf 9 bis 11 Uhr festsetzt oder auf 9 bis 12 Uhr, darüber kann man reden, das ist gar kein Problem. Aber vielleicht kann Herr Kollege Zinker noch was dazu sagen oder Herr Kollege Metzger. Ich darf zunächst mal zum Ausgangspunkt der Anfrage zurückgehen. Der Anfragende hat sich ja an den Herrn Kultusminister gewandt und hat die Frage aufgeworfen, ob es richtig sei, dass der Herr Kultusminister dem Minister des Innern alleine die Abfassung des Gesetzes überlassen habe. Ein Minister kann überhaupt nicht alleine ein Gesetz machen. Der Minister, der Fachminister, arbeitet einen Referentenentwurf aus. Dieser Referentenentwurf geht ans Kabinett. Und er findet entweder die Billigung des Kabinetts oder er wird abgeändert. Findet er die Billigung, dann wird er dem Landtag zugeleitet. Das ist der Werdegang eines solchen Gesetzes. Und so hat auch an diesem Gesetz über die Sonn- und Feiertage nicht nur der Minister des Innern alleine gearbeitet, er hat zwar die Federführung gehabt, aber daran haben auch die übrigen Ministerien mitgearbeitet. Insbesondere ganz naturgemäß auch der Herr Kultusminister. Das möchte ich mal vorausschicken. Meine Damen und Herren, ich gehöre zu den Leuten, die, wenn sie es irgend ermöglichen können und nicht dienstlich verhindert sind, sonntags morgens in den Gottesdienst gehen. Ich glaube nicht, dass alle, die heute sehr den Mund aufreißen in dieser Frage, ob alle wirklich in den Gottesdienst gehen. Ich bin davon überzeugt und weiß es, dass es Leute gibt, die wirklich ein ernstliches Anliegen haben und dieses Anliegen vorbringen. Ich bin aber ebenso davon überzeugt, dass sehr viele von denen, die wirklich ehrliche Kritik üben, nicht recht orientiert sind. Zunächst aber einmal zu der Anfrage, die ja nicht von dem Redner selbst stammt, sondern der Herr Minister Hilbert hat ja vor kurzem das in der gleichen Weise behauptet, hat nämlich die schöne Formulierung gefunden, dass der Kultusminister von dem Polizeiminister überrannt worden sei. Der Herr Minister Hilbert hätte es wissen müssen, dass auch zu seiner Zeit der Innenminister, also der Polizeiminister, ressortmäßig zuständig für dieses Gesetz war und dass ich nicht etwa jetzt dieses Gesetz dem Innenminister abgegeben habe. Aber es ist nun die weitere Behauptung aufgestellt worden, dass man nicht wolle, dass dieses Gesetz und dass die Handhabung dieser Angelegenheit polizeilich geregelt wird. Das ist gerade das Problem, meine Damen und Herren. Wir haben hier in diesem Gesetz dafür zu sorgen, dass einigermaßen Schutz herrscht, dass die Religionsausübung geschützt ist und dass da alles getan wird, was irgend getan werden kann. Und es wäre ja notwendig, dazu reicht die Zeit nicht, einmal darzulegen, was in diesem Gesetz alles an Schutzmaßnahmen vorgesehen ist. Man konzentriert sich ja jetzt nur auf eine kleine Bestimmung. Aber es wird ja auch die Forderung gestellt, dass der ganze Sonntagvormittag absolut freigehalten wird, mit der Begründung, dass man am Sonntagvormittag seine Ruhe brauche und so weiter. Darüber gibt es keinen Zweifel, dass die Gottesdienste geschützt sind und dass Gottesdienste nicht gestört werden können. Abgesehen davon, dass neben diesem Gesetz es ja noch ein Strafgesetzbuch gibt und bekanntlich, das muss ja mit hinzugezogen werden, dass das Stören von Gottesdiensten strafbar ist. Auch das muss einmal zur Kenntnis genommen werden. Und wenn man über diese Dinge diskutiert, kann man das nicht außer Acht lassen. Aber nun ist die weitere Frage, was geschehe, wenn eine Regierung da ein Gesetz dahin einbringen würde, wenn das auch beschlossen würde, dass am Sonntagmorgen alle Veranstaltungen verboten sind. Das ist ja schon versucht worden. Die Sportvereine, die großen Sportverbände haben protestiert und haben erklärt, wir müssen unter Umständen bei sportlichen Veranstaltungen auch den Sonntagvormittag haben. Nun nehmen wir einmal an, in das Gesetz würde aufgenommen, sämtliche Veranstaltungen sind verboten. Glauben Sie im Ernst, meine Damen und Herren, glauben vor allen Dingen meine Freunde von der kirchlichen Seite, ich zähle mich ja dazu und bin vielleicht einer der aktivsten im kirchlichen Leben, glauben Sie im Ernst, dass die Polizei in der Lage wäre, wenn eine große sportliche Veranstaltung stattfindet, die zu verbieten und die Mengen auseinanderzutreiben? Glauben Sie das? Das würde also bedeuten, dass man den Sonntag schützt durch Polizeimaßnahmen. Man würde mit diesen Polizeimaßnahmen natürlich nichts erreichen. Man würde die Staatsautorität schädigen und man würde etwas noch viel Schwerwiegenderes tun, meine Damen und Herren. Und das sage ich vom christlichen Standpunkt aus. Man würde die Sonntagsheiligung der Polizei überlassen. Und ich glaube, das dürfen wir nicht tun. Wir haben in unserem Volke eine gewisse Haltung und wir wollen ganz ehrlich sagen, wenn wir so tun, als ob unser deutsches Volk noch ein christliches Volk wäre, so ist das ein Irrtum. Ich selbst bedauere das, sage das ausdrücklich. Aber wir müssen die Tatsache sehen. Und wir können nicht den Menschen, die anders denken, nun einfach einen Maulkorb anlegen oder können sie zu etwas zwingen, was sie nicht wollen. Wir können dafür sorgen, dass der Gottesdienst geschützt ist, dass er nicht gestört wird. Aber wir können Menschen, die anders denken, nicht einfach verbieten, dass sie etwas tun. Sie würden sich nicht verbieten lassen. Wir können nur eines tun, meine sehr verehrten Damen und Herren, das sage ich den Kirchen. Und das sage ich damit mir selbst, weil ich mit mich zu den Kirchen rechne. Wir können nur eines tun, wir können dafür sorgen, dass das Christentum wieder so lebendig und so glaubhaft wird, dass die Menschen auf die Christen, auf die Kirchen hören. Das ist die einzige Möglichkeit. Ich glaube, dass wir gerade aus unserer christlichen Verantwortung heraus es vermeiden müssen, dass wir Christentum durch irgendwelche Gewaltmaßnahmen in unser Volk hineinbringen. Sie mögen aussehen, wie Sie wollen. Und dass das Christentum durch sich selbst überzeugt und durch die Güte der Christen. Und dadurch, dass das Christentum glaubhaft gemacht wird. Das ist die einzige Möglichkeit. Ich glaube, wir können von uns sagen, wir haben das Möglichste getan. Und ich würde mich ganz energisch dagegen wehren, wenn man diesem Kabinett unterstellen will, dass es aus einer kirchenfeindlichen oder christentumsfeindlichen Haltung gehandelt hat, sondern ich glaube, von uns in Anspruch nehmen zu können, und ich möchte das für mich selbst auch in Anspruch nehmen, dass wir uns sehr wohl überlegt haben, wie dient man in diesem Fall dem Staat und wie dient man auch der Religion am besten. Und ich warne davor, dass man die Religion wieder benutzt zum Vorspann für politische Zwecke. Und dabei ist man eben im Augenblick. Ich will nicht sagen von allen, aber... Es gibt eine ganze Anzahl ehrlicher Leute, denen es wirklich ehrlich geht, mit denen kann man reden. Aber es gibt auch Leute, die benutzen das ganz gern, um ihr Parteisüppchen an diesen Dingen zu kochen. Und ich glaube, das ist nicht zum Besten der Religion. Wer von sich behauptet, er sei Christ und das Christentum benutzt, um Parteizwecke zu erfüllen, der ist ein schlechter Christ, das ist meine Auffassung. Wir wollen versuchen, das Christentum so ernst zu nehmen, dass wirklich auch die Menschen, die im Augenblick vielleicht noch am Rande stehen, allmählich dazu kommen, die Dinge zu verstehen und etwas auch von dem Christentum mitzuerfahren. Das können wir aber nur dann, wenn wir nicht Gewalt, auch wenn wir nicht Polizei einsetzen, sondern wenn wir versuchen zu überzeugen. Darauf kommt es meines Erachtens an. Mein Name ist Gaffran. Die Regierung hat uns vorhin dargelegt, dass sie auf gewissen Gebieten außerstande ist, uns vor materiellen Schäden zu schützen, beziehungsweise materielle Schäden, die wir erlitten haben, wieder gut zu machen.